Kapitel 9. In diesem Sommer koche ich Nudeln. Als Vincent, Adam und Alex am nächsten Abend für den Küchendienst antraten, fühlte sich Vincent regelrecht beflügelt. Klar fand er es allein schon wegen des Allgemeinwohls gut, dass er und Adam sich vertragen hatten, aber seit ihrer Aussprache war Adam irgendwie immer mehr aufgetaut und ließ inzwischen Berührungen von Vincent zu. Ihm war schon bewusst, dass er Adam öfter anfasste, als normale Kollegen das tun würden. Vincent wollte das darauf schieben, dass er einfach ein allgemein sehr taktiler Mensch war. Aber bei Adam schwang heimlich noch ein anderes Bedürfnis mit. Es war halt auch putzig, wenn er mit Adam flirtete und der so süß rot wurde. Und dann das gestern Abend im Wald. Vincents Bauch kribbelte immer noch, wenn er daran dachte. Heimlich hatte er gestern Abend die Camperschar verflucht, dass sie genau in dem Moment aufgetaucht waren, als sie gerade... Ja, was denn? Vincent wollte so dringend glauben, dass Adam ihn hatte küssen wollen. Aber vielleicht hatte er da gestern Abend nur irgendwas gehörig missverstanden. Naja, schwer genug war es so oder so, heute normal weiterzumachen, als wäre nichts gewesen. Okay, Adam, du kümmerst dich um die Nudeln, Alex, du deckst die Tische und machst Getränke fertig und ich schnippele den Salat. In Ordnung? Verteilte Vincent die Aufgaben. Alle nickten zufrieden und machten sich an die Arbeit. Mit einem unauffälligen Blick hinter seinen Rücken stellte Vincent sicher, dass sich Alex in den angrenzenden Speiseraum verkrümelt hatte und sie nicht überhören würde. »Konntest du denn schon mit Eileen reden?«, fragte Vincent so beiläufig wie möglich. »Du warst die ganzen letzten Tage bei mir. Hast du mich ausgiebig mit ihr sprechen sehen?«, maulte Adam sarkastisch. »Touché«, lachte Vincent. »Aber mach dir keine Sorgen, du findest deine Möglichkeit schon. Vielleicht beim Lagerfeuer übermorgen?« »Ja, mal sehen«, tat Adam ab. Sie arbeiteten eine Weile stumm vor sich hin, das einzige Geräusch Vincents Messer auf dem Schneidebrett und das Surren der Abzugshaube. »Sie ist mir einfach manchmal zu sehr wie Lydia, weißt du? Da kriege ich Schiss«, warf Adam plötzlich ein. »Wie deine Ex?«, fragte Vincent einfühlsam. »Inwiefern?« »Pff, naja, ich habe ja die letzten paar Jahre quasi nichts anderes gemacht, als mich mit Lydia zu streiten. Und prompt, wo ich dachte, dass ich das endlich hinter mir gelassen habe, fängt Eileen mit der gleichen Leier an.« »Dass du zu viel arbeitest?« »Hm, und dass ich mich nicht genug kümmere und so.« Vincent nickte nur. »Wie ist Lydia eigentlich so?« »Nervig.« »Adam«, tadelte Vincent. Klar war er insgeheim froh, dass Adam Single war. So über seine Ex-Frau und Mutter seiner Kinder zu reden, war aber wirklich unmöglich. Adam kicherte abschätzig. »Ja, ist halt so. Aber ehrlich, ich fand sie immer toll. Sie ist sehr selbstständig, was ich an Frauen immer mag. Sie weiß, was sie will. Sie ist witzig, intelligent und sehr extrovertiert.« Vincent schmunzelte, wo du es ja nicht bist. »Ja, also unsere Zeit zusammen war schon schön, das muss ich ja zugeben. Aber je länger wir verheiratet waren, desto mehr wurde mir klar, dass wir nicht wirklich zusammenpassten. Sie hat das natürlich auch gemerkt und naja, jetzt sind wir hier.« Vincent nickte und lächelte sanft in Richtung seines Salats. Das alles klang nicht unbedingt so, als würde Adam noch sehr an seiner Ex hängen oder sogar versuchen wollen, nochmal mit ihr zusammenzukommen. Das war ja immerhin gut zu wissen, ganz theoretisch natürlich. Adam räusperte sich. »Ja, und bei dir?« »Was und bei mir?« »Na, hast du irgendjemanden, der gerade zu Hause auf dich wartet?« Vincent grinste in sich hinein und blickte in Adams Richtung, um seine Reaktion auf die Antwort sehen zu können. »Nein, bin ganz ungebunden.« Adam nickte nur bedächtig vor sich hin und rührte weiter in seiner Soße. Ein bisschen freute sich Vincent, dass er gefragt hatte. »Meine letzte Beziehung ist auch schon wieder 3 Jahre her«, plapperte Vincent weiter, hielt dann aber inne. »Ich weiß gar nicht, warum ich dir das so genau erzähle.« »Warum denn? Also, wieso warst du so lange Single?« Vincent seufzte. Die Gefühle waren zwar verblasst, die Erinnerung schmerzte aber dennoch. »Er hat mir damals echt das Herz gebrochen.« »Was hat er gemacht?«, fragte Adam grimmig. Vincent seufzte. Normalerweise würde er nicht so offen darüber reden. Es ging niemanden etwas an und Mitleid wollte er auch nicht. Aber bei Adam fühlte er sich irgendwie so sicher, dass es ihm dann doch leicht fiel. »Er war der Mann, bei dem ich wirklich dachte, er ist der eine, so kitschig wie das klingt. Hatte schon unsere gemeinsame Zukunft geplant, bis ich dann herausgefunden habe, dass er mich jahrelang betrogen hatte.« »Scheiße«, warf Adam verärgert ein. »Das tut mir leid.« »Hm«, brummte Vincent missmutig. »Und da habe ich Männern erstmal abgeschworen.« Er betrachtete Adam heimlich. »Also, bis vor kurzem zumindest«, murmelte er. »Mittlerweile geht es schon besser und ich ziehe es wieder in Betracht.« Adam richtete sich auf wie ein Erdmännchen und Vincent musste aufpassen, dass er nicht laut loslachte. Ja, krächzte Adam und warf aus Versehen seine Salz- und Pfefferstreuer um. Ich hatte nach Lydia auch der Liebe erstmal abgeschworen. Vincent biss sich auf die Unterlippe. Hat sich das inzwischen geändert? Adam war lange still und Vincent würde alles dafür geben, in sein Gehirn schauen zu können. Schon irgendwie, flüsterte er schließlich so leise, dass Vincent es nur ganz knapp hörte. Vincent spürte, wie seine Hände zittrig wurden und seine Ohren brannten. Und weshalb? Ach, ist irgendwie einfach passiert. Vincent lächelte, wollte Adam nicht weiter löchern. So sehr er es mochte, mit Adam zu flirten und zu necken, so hatte er inzwischen auch bemerkt, dass man Adam nur bis zu einem bestimmten Grad ausreizen sollte. Ja, verstehe, seufzte Vincent locker. Hier laufen dieses Jahr aber auch ein paar attraktive Männer im Camp rum. Vincent hörte nur ein lautes Klatschen, gefolgt von einem polnischen Fluch. Er drehte sich um und sah noch, wie Adam seinen Kochlöffel aus der Tomatensauce angelte und sich simultan fluchend rote Spritzer von seinem weißen Hemd wischte. Vincent lachte ausgelassen. »Was machst du denn? Das bekommst du nie wieder raus!« Jetzt lachte auch Adam, seine Ohren genauso rot wie die Klecks auf seinem Oberteil. Das Abendessen war weitgehend fertig, weswegen Vincent es ihm erlaubte, sich schnell in der Hütte umziehen zu gehen. Dass Adam sich auch sehr gerne hier in der Küche hätte entkleiden und oberkörperfrei weiterarbeiten können, sagte er dann doch nicht. Mit einem heimlichen Grinsen blickte er Adam nach, als er aus dem Raum verschwand, und sah gleichzeitig Alex mit gehobener Augenbraue im Türrahmen stehen. »Glaub ja nicht, dass ich nicht weiß, was hier abgeht«, murmelte sie, zur Hälfte belustigt, zur Hälfte drohend. »Ich weiß nicht, was du meinst«, erwiderte Vincent unschuldig und rührte beschäftigt das Salatdressing unter. »Das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass ihr euch ineinander verguckt habt.« Vincent wollte es verneinen, wollte Alex einen Vogel zeigen, ihr sagen, dass sie ja wohl spinne und er und Adam ja einfach nur Freunde waren. Aber er wusste zumindest, dass das von seiner eigenen Seite aus gar nicht mal so falsch war. Was Adam dachte, war eine andere Geschichte. »Ist das so offensichtlich, ja?«, murmelte er. Alex nickte nur und verschränkte die Arme. Vincent stöhnte genervt. »Und lass mich raten, du findest das nicht gut?« »Naja, ihr seid alt genug«, meinte sie ominös. »Aber?« »Aber ich hoffe einfach, dass ihr keine Dummheiten macht, so weil wir hier von Kindern umgeben sind und so.« Vincent blickte sie mit aufgerissenen Augen an. »Alex«, echauffierte er sich, »als ob wir... Ich meine ja nur. Denkst du ernsthaft, dass ich und Adam vorhaben, hier im Essensraum vor den Campern zu vögeln oder was? Psst, jetzt schrei doch nicht so rum«, motzte Alex. »Und das meinte ich gar nicht, aber du weißt, wie manche Eltern sind.« Vincent nickte einsichtig. »Ich weiß. Besser als irgendwer sonst«, meinte er missmutig. »Aber glaub mir, weder ich noch Adam wollen da irgendwas publik machen. Es gibt ja auch gar nichts zum publik machen, wir reden einfach nur.« »Ja, das habe ich eben gemerkt, wie ihr redet«, frotzelte Alex und wackelte anzüglich mit ihren Augenbrauen. »Und ich sehe, wie ihr euch anseht.« »Stalker«, neckte Vincent. »Ich sag nur, wenn ich das sehe, dann sehen es definitiv auch die Kinder. Wenn ihr so weitermacht, feiern die am Ende des Ferienlagers eure Hochzeit, ob ihr das wollt oder nicht.« Vincent lachte auf, um Gottes Willen. Alex und er trugen das Essen in den Speisesaal und räumten gerade die Küchenzeile auf, als sie das Thema nochmal aufgriff. »Aber was ist das denn zwischen euch?« »Jetzt doch neugierig, oder was?«, schmunzelte Vincent. Alex schüttelte nur lachend den Kopf, ihr blonder Pferdeschwanz flog um ihren Kopf. Vincent überlegte einen Moment. Er mochte Alex so gern. Über die letzten Jahre gemeinsam in den Camp-Freizeiten waren sie zu richtig guten Freunden geworden und trafen sich auch hin und wieder außerhalb. Sie wohnten recht weit entfernt, Vincent bis vor kurzem noch in Berlin, Alex mit ihrer Frau in Cottbus, aber sie schafften es dennoch 2-3 Mal im Jahr. »Es ist eigentlich nichts zwischen uns, ehrlich«, tat Vincent verlegen ab. »Egal wie sehr«, er beendete den Satz nicht. Alex nickte ernst. »Verstehe. Am Anfang hatten wir es wirklich schwer. Die ersten Tage war Eiszeit angesagt«, fasste Vincent zusammen. Er wollte Alex davon erzählen, sehnte sich danach, es jemandem anzuvertrauen. Aber es war alles noch zu frisch und privat, besonders Adams mentaler Zustand, dass diese Unterhaltung definitiv noch warten musste. Aber er hat sich entschuldigt und seitdem ist es einfach angenehm. Und gestern Abend bei der Nachtwanderung, da sind wir uns ein bisschen näher gekommen, also glaube ich. Alex hob eine skeptische Augenbraue. »Naja, wir verstehen uns gut und ich mag ihn wirklich gern«, fasste Vincent schnell zusammen, bevor eine weitere Standpauke folgen könnte. »Was er aber denkt, keine Ahnung.« Adam war so in sich gekehrt, so introvertiert, redete nicht viel. Und das war okay für Vincent, so allgemein. Aber deswegen würde er trotzdem gerne wissen, was in Adams Oberstübchen so los war. Und ob Vincent dort derzeit einen ähnlich großen Platz einnahm wie Adam in seinem. Das findest du schon noch raus. Eine Woche habt ihr ja noch, riet Alex. Aber wie gesagt, seid vorsichtig. Ja, Mama.